Die Kirchenleute. Benaut ist beklommen, Krähenaugen sind Hühneraugen, Rotbrüstchen ist ein Rotkehlchen, Katulle ist der Waldkauz und Moorochs die Rohrdommel. Der Fuchs braut, das heißt der Nebel steigt. Holwis ist das Haltfest, ein alter Hundename. Befreiet ist verheiratet, Schapp ist der Schrank, Dufsinn ist Unsinn, Beschrien ist verheiratet, Ohrenstuhl ist ein Lehnstuhl mit Kopfstützen, Friggetag ist der Tag der Frigga, Freitag. Burvogt ist ein Gemeindevorsteher und die Miste ist der Düngerhaufen.